Zärtlich und behutsam kündigt das klare Licht der mediterranen Morgensonne am hellblauen Himmel den Tag an. Zu Füßen der Stadt das Meer, friedlich in sanfter Stille. Die Wellen schlagen verspielt auf den verlassenen und unberührten Strand. Der unvergleichliche Charme eines Morgens, den nur südliche Hafenstädte kennen. Von Weitem wirkt die Stadt so europäisch wie Marseille, Genua oder Palermo, wäre da nicht der eindringliche Ruf des Muezzin, der bei Sonnenaufgang die Gläubigen zum Morgengebet mahnt. Tanger, die nordwestlichste Stadt Marokkos, dort gelegen, wo Atlantik und Mittelmeer aufeinandertreffen und Herkules, der unbändige Halbgott griechischer Mythologie, auf der Suche nach Geryoneus, dem dreileibigen Rind, eine Rast einlegte. Die Hafenstadt Tanger, das Tor Europas zu Afrika, am unmittelbaren Schnittpunkt zwischen Okzident und Orient. Entweder spürst du die magische Ausstrahlung Tangers und bleibst, oder aber das Geheimnis dieser Stadt bleibt dir auf ewig verschlossen. Getreu dieser Redensart, die der Fremde immer wieder auf den Straßen in Tanger hört, sind viele geblieben oder hatten die feste Absicht. Vor 100 Jahren war es Mark Twain, der glaubte, in Tanger das Paradies gefunden zu haben, sich wenig später jedoch in der Hölle wähnte. Von Beginn der 20er Jahre an zog es dann eine ständig wachsende Zahl von Künstlern in diese mythosumwitterte Stadt. Eugène Delacroix und Henri Matisse malten hier einige ihrer Meisterwerke. Tennessee Williams skizzierte die Katze auf dem heißen Blechdach. Joseph Kessler verfasste seinen Tanger-Roman Au Grand Secours. Paul Bowles schrieb in Tanger Sheltering Sky, seinen ersten und zugleich berühmtesten Roman, der dem italienischen Regisseur Bernardo Bertolucci als Vorlage zum Kinofilm Himmel über der Wüste diente. Aber es war nicht nur die künstlerische Inspiration, die Maler und Schriftsteller in Tanger suchten. Der Engländer Francis Bacon etwa betrank sich sehr gerne in den Bars und frönte neben seiner Malleidenschaft ausgiebig dem Glücksspiel. Im hiesigen Spielcasino verlor er Unsummen von Geld. Ob nun für exzessive Besäufnisse, pikantere Beschäftigungen wie etwa die Knabenliebe, ausgedehnte Bordellbesuche, Drogenexzesse oder mondäne Partys. Tanger bot alles im Übermaß. Einzige Voraussetzungen: Geld und ein ausländischer Pass. Denn in der internationalen Zone, das Tanger seit 1923 war, hatten Spanier, Franzosen, Engländer und Amerikaner das Sagen. Die marokkanische Polizei konnte den Ausländern in der Stadt nichts anhaben. Straftaten amerikanischer Staatsbürger etwa wurden vor dem konsularischen Gericht nach den Gesetzen des District of Columbia verhandelt. Da mag es kaum verwundern, dass die Stadt Tanger eine äußerst zwielichtige Besucherklientel anzog. Schmuggler, Geheimagenten, Mädchenhändler, Diebe, Mörder kamen wie die Fliegen zum Licht. Ohne Auskunftspflicht gegenüber der Bürokratie und unbehelligt von den Ordnungshütern konnte jeder seinen durchsichtigen wie undurchsichtigen Geschäften nachgehen. In Tanger kannst du tun, was du willst. Natürlich wird man über dich reden. Tanger ist eine Stadt, in der der Klatsch gedeiht. Aber das ist auch schon alles. Tanger ist einer der wenigen Orte, an denen man genau das Leben führen kann, das man führen möchte. Die übliche polizeiliche Anmeldepflicht, das Erneuern des Visums, all die Dinge, mit denen man sich in Europa und Südamerika herumärgern muss, entfallen, berichtet William Burroughs in seinem kürzlich veröffentlichten Buch International Zone. William Burroughs, einer der ersten Exponenten der amerikanischen Beatniks, siedelte 1954 nach Tanger über. Ihm folgten für teils längere, teils kürzere Aufenthalte unter anderem Allen Ginsberg, Jack Kerouac, Alfred Chester, Peter Orlovsky, Gregory Corso, Alan Anson, allesamt Schriftsteller, die die Formen und Werte des American Way of Life radikal ablehnten und sich in Tanger wie in einem Paradies wähnten. Bis 1956, dem Jahr, in dem Marokko unabhängig wurde, blieb Tanger ein Eldorado, ein Schmelztiegel für all jene, denen gemeinhin ein schlechter Ruf vorauseilte. Eine geheimnisumwitterte Stadt, deren Mythos von grenzenloser Freiheit Menschen aller sozialer Schichten und Nationalitäten in ihren Bann schlug. Eine schier endlose Fassadenflucht im klassisch weißen Kolonialstil ist der erste beeindruckende Blick, der sich dem Reisenden auftut, wenn er aus dem schummrigen Halbdunkel des Bahnhofsgebäudes auf die Avenue d'Espagne tritt. Unzählige Cafés, Restaurants, Bars, kleine und mittlere Hotels bestimmen das Straßenbild dieser Avenue, die sich breit und ausladend am Meer entlang zieht. Die Häuser sind 3 oder 4 Stockwerke hoch, im spanischen Stil erbaut, mit dezent kleinen, rundgehaltenen Stuckaturen verziert. Von dieser mediterranen Atmosphäre war auch der italienische Regisseur Bernardo Bertolucci fasziniert. Die Fassadensilhouette diente ihm als Originalkulisse für seinen Film Himmel über der Wüste. Nur wenige Gehminuten entfernt vom lärmenden Treiben der Straßencafés der Avenue d'Espagne liegt in einer ruhigen Gasse die Pension Villa Munieria. Eine mannshohe weiße Kalksteinmauer umgibt den kleinen Garten, aus dem eine riesige Palme gegen den Himmel ragt. Hinter dieser Mauer, am Fuße der Palme, posierten einst die Beatniks in trauter Eintracht für eines ihrer bekanntesten Gruppenfotos. Die Beatniks, jene Generation amerikanischer Schriftsteller, deren extravaganter und exzessiver Lebensstil sich mit den Vorstellungen des restriktiven Amerika der 50er Jahre nicht verbinden ließ. Hier in Tanger, eine Art paradiesischem Refugium, genossen sie in vollen Zügen das, was ihnen ihr prüdes Heimatland in Zeiten der McCarthy-Ära versagte. Sie rauchten Kiff, aßen die Haschischmarmelade Majun und waren eifrig auf der Suche nach jungen arabischen Knaben. Gearbeitet wurde natürlich auch, meist unter vehementem Drogeneinfluss. Gemeinsam schrieben sie Gedichte oder kurze Theaterstücke. Hier in der Pension Villa Munieria sammelten Jack Kerouac und Allen Ginsberg die auf dem Holzfußboden des Zimmers Nummer 9 verstreuten Manuskriptblätter des monomanisch und meist im Drogendelirium arbeitenden William Burroughs. Was daraus entstand, war The Naked Lunch, der erste berüchtigte Versuch der Cut-Up-Technik. Mit dieser neuen Form der literarischen Collage wollten die Beatniks Traum- und Rauschähnliche Bewusstseinserweiterungen entwickeln. Burroughs Buch The Naked Lunch fand Jahre später als Kultbuch der Hippie- und Bürgerschreck-Generation weltweite Beachtung. Die Villa Munieria ist heute immer noch eine Pension, auch wenn die verschlossenen Türen und Fensterläden dies nicht auf den ersten Blick vermuten lassen. Auf Klopfen hin öffnet sich langsam die Tür. Ein weißhaariger, freundlich lächelnder Mann mit Brille tritt heraus. Seine Hände zittern leicht und behutsam setzt er Schritt vor Schritt. John Sutcliffe ist 77 Jahre alt. Bevor er diese Pension in Tanger eröffnete, hatte er in der indischen Armee gedient. Obwohl er schon über Jahrzehnte nicht mehr auf der Insel war, zeichnet ihn noch immer der so unvergleichlich typische Tonfall und Humor eines Engländers aus. Er erinnert sich noch gut an das Treiben der Beatniks in seinem Haus. I remember Alan Anson came with an Italian-American. Ich erinnere mich, als Alan Anson in mein Hotel kam mit einem Italo-Amerikaner. Er sah aus wie ein Italiener, war aber Amerikaner. Das ist, glaube ich, die beste Art, ihn zu beschreiben. Gregory Corso. Er kam herein, völlig high, und er legte sich auf 3 Badetücher und dann sagte er zu mir, waren Sie jemals auf Trip? Und ich sagte, ja, ich fahre regelmäßig nach Clacton. Na, natürlich wusste ich, was ein Trip ist, aber ich habe niemals einen genommen. Das wäre mir zu sehr unter die Haut gegangen. Aber fragen Sie auf jeden Fall Paul Bowles. Er wird Ihnen bestimmt Auskunft geben. Er empfängt gerne Besucher, weil er nicht mehr allzu oft herausgeht. Paul Bowles, der Mann, der nicht mehr allzu oft aus dem Haus geht, kennt Tanger so gut wie kein anderer Ausländer. In die Stadt kam er zum ersten Mal 1931. Er war auf Urlaub. Tief beeindruckt von der märchenhaften Kulisse beschloss er, wiederzukommen. Die Offenbarung der Geheimnisse dieses magischen Ortes, schreibt er in seiner Autobiografie Without Stopping, sollten ihm Ekstase und Weisheit schenken. Als erster ausländischer Schriftsteller siedelte Paul Bowles 1948 nach Tanger über. Wenig später folgte ihm seine Frau Jane. Mittlerweile verbindet ihn mit Tanger und Marokko eine 61-jährige Geschichte. Heute lebt er in einer kleinen Zwei-Zimmer-Wohnung im vierten Stock des Immueble Ites, eines modernen Appartementhauses in der Nähe der amerikanischen Schule. Paul Bowles hat sie alle kommen und gehen sehen, die in Tanger Glück, Inspiration und Abenteuer suchten. Nach seinen ersten Büchern, Sheltering Sky und Let It Come Down, zwei Bücher, die die Faszination der Wüste und das Leben im internationalen Tanger zum Thema haben, galt Paul Bowles als exotisches Beispiel eines Dropouts, eines Abtrünnigen der westlichen Kultur, der sich in ein Ambiente wie aus Tausend und einer Nacht zurückgezogen hatte. Truman Capote, Tennessee Williams, Jean Genet, Francis Bacon oder Alberto Moravia besuchten ihn in Tanger. Paul Bowles war nie ein Mann der Exzesse. Auch literarisch arbeitete er stets in traditionellen Mustern, ganz im Gegensatz zu den experimentierfreudigen und innovationssüchtigen Vertretern der Beatniks. Paul Bowles fühlte sich wohl in der Gesellschaft der Schönen und Reichen, der Exzentriker und verrückten Leute, die sich im internationalen Tanger zuhauf tummelten. Er, der streng puritanisch erzogen wurde, empfängt seine Gäste noch heute korrekt gekleidet im Anzug und mit Krawatte. Well, I think the Beatniks had a very subjective point of view. They came here. Die Beatniks hatten einen ausgesprochen subjektiven Blickwinkel. Sie kamen hierher, um etwas Exotisches zu entdecken. Sie wollten Cannabis rauchen, und zwar so viel, wie sie wollten, ohne dass sie irgendjemandem dafür Rechenschaft ablegen mussten. Sie wollten einfach eine fremde Kultur kennenlernen, eine andere als die, in der sie aufgewachsen waren. Aber an den Leuten hier, an den Marokkanern, waren sie nie richtig interessiert. Sie hatten kein Interesse an der Religion dieser Leute, an den Bräuchen ihrer Kultur, an den Sitten ihres Landes. Die Beatniks waren eben nur auf der Suche nach einem Platz für ihre eigenen Vergnügungen. Soweit ich weiß, versuchte keiner von ihnen, Arabisch zu lernen, mit den Leuten hier ins Gespräch zu kommen. Sie konnten noch nicht mal Französisch oder Spanisch sprechen, nur Englisch. Die allermeisten Leute hier verstanden damals natürlich kein Englisch. Und so konnten sich die Beatniks und die Marokkaner naturgemäß kaum verständigen, obwohl die Beatniks die Marokkaner oft imitierten. Sie hockten mit ihnen am Boden, rauchten mit ihnen. Sie waren sehr begeistert, wie die Marokkaner aussahen, wie sie sich kleideten, wie sie lebten. Aber sie waren nie ernsthaft daran interessiert, was die Marokkaner dachten. Ganz ähnlich urteilt der marokkanische Schriftsteller Mohamed Choukri über die Beatniks. Er ist in Tanger geboren und dort aufgewachsen. Choukris Bücher werden nur im Ausland veröffentlicht, in seiner Heimat sind sie verboten. Mehrere Male bereits saß er wegen seiner sozialkritischen Äußerungen im Gefängnis. Ins Deutsche übersetzt wurde erst kürzlich sein Roman »Das nackte Brot«. Wie alle anderen, die vor der Einführung der Geburtsregister 1940 geboren wurden, kennt auch er sein genaues Alter nicht. Um die 60 Jahre dürfte er sein, stellt er schmunzelnd fest. Mohamed Choukri kannte die Beatniks sehr gut. Anfangs sympathisierte er mit ihnen, sah er in ihnen doch Gegner des Imperialismus. Doch den extrem exzessiven Lebensstil, den die amerikanischen Exilanten in Tanger an den Tag legten, hielt er ebenso wenig für angemessen wie Paul Bowles. También era un pequeño paraíso para un artista. Die Stadt war ein kleines Paradies für Maler und für Schriftsteller, für politisch Verfolgte, Kriminelle und für Abenteurer. Vor allem für die Beatniks war diese Stadt ein aufregender Schmelztiegel und ein Zufluchtsort zugleich. Außerdem waren die Beats für jedes imperialistische System Rebellen. Sie revoltierten gegen die herrschende Zivilisation, lehnten ein geordnetes Leben ab und fanden in Tanger die ideale Stadt, um sich vom Druck in ihren eigenen Ländern zu lösen. Sie kamen nach Tanger, um ungestört so zu leben, wie sie wollten. Und wo konnten sie das besser als hier im internationalen Tanger? William Burroughs war homosexuell, aber keine Tuntin, sondern ganz diskret. Er ging in Tanger seinen Süchten und Begierden nach. Und um diese Süchte und Begierden hat er seine literarische Vision geschaffen. Ein literarisches Delirium, das sich vor allem in The Naked Lunch niedergeschlagen hat. Das Buch hat er hier geschrieben, im Hotel Munivia. Er kam also nach Tanger, weil er mit dem Geld, das er von zu Hause bekam, seine Laster ausleben konnte. Das war alles. Unter den Kritikern herrscht die Meinung, und man kann sich davon überzeugen, wenn man die Werke von Paul Bowles liest, dass auch er das Land nie wirklich verstanden hat, obwohl er länger als ein halbes Jahrhundert hier gelebt hat. Er hat die marokkanische Gesellschaft stets aus einer gewissen Distanz betrachtet, ohne sich wirklich zu integrieren, in die Gesellschaft hier einzutauchen. Er hat sich weder für die sozialen noch für die politischen Probleme des Landes interessiert. Die Marokkaner bringen ihm deshalb nicht viel Bewunderung entgegen. Doch die Europäer und Amerikaner, die wenig über Marokko wissen, glauben, dass das, was Paul Bowles über Marokko schreibt, die Realität dieses Landes widerspiegelt. Sie unterliegen einem Irrtum. Das Café Hafa liegt auf einem Hügel am Stadtrand von Tanger. Der Eingang versteckt in einer kleinen Seitengasse. Zunächst die kleine mit Wellblech überdachte Bar, dahinter dann ein weitläufig und terrassenförmig angelegter Garten, in dem wahllos verstreut die wackeligen Stühle und Tische stehen. Dicht verwachsene, ausufernde Sträucher bilden Nischen. Bei einem heißen Tee, der mit großen Pfefferminzblättern im Glas serviert wird, treffen sich kleine Männerzirkel zum Nachmittagsplausch. Zu diesem Ritual gehört die qualmende Haschischpfeife. Vorne am brüchigen Geländer, dort, wo der Hang steil zum Meer abfällt, eröffnet sich ein wahrer Postkartenblick auf das weite Blau des Mittelmeeres. السيد Paul Bowles, إنه سي إنه الكاتب الأمريكي المعروف في طنجة. Für mich ist Mr. Bowles der berühmteste Schriftsteller, der heute in Tanger lebt. Die Stadt steht im Mittelpunkt vieler seiner Romane und Erzählungen. Im Gegensatz zu anderen Schriftstellern hat er aber auch versucht, den Mythos dieser geheimnisumwitterten Stadt einzufangen. Ein Mythos, den auch heute noch jeder spürt, der einmal in Tanger gewesen ist. Und so sind viele Schriftsteller aus aller Welt hierher gekommen, um Mr. Bowles zu besuchen. Er lebt in der Nähe des Cafés, in dem wir gerade sitzen. Café Hafa, an einem der höchsten Punkte in Tanger gelegen. Von hier aus hat man einen wunderbaren Ausblick aufs Meer. Mr. Bowles liebte dieses Café. In seinen Erzählungen wird es immer wieder erwähnt. Und er kam oft hierher, um in der abgeschiedenen Ruhe dieses einmalig schönen Ortes zu schreiben. Vielleicht mag zu viel Ergriffenheit im Tonfall des jungen Marokkaners liegen, der den Tee serviert und dabei so bereitwillig über den berühmtesten Cafébesucher Auskunft gibt. Aber in der Tat, das Café Hafa ist ein malerischer Ort. Hier haben sich auch die Beatniks gerne aufgehalten. William Burroughs gehörte zu den Stammgästen. An einem dieser Tische, erzählt der junge Marokkaner, genossen sie in aller Ruhe das eine oder andere Haschischpfeifchen. Im Gegensatz zu den meisten gab sich William Burroughs mit Haschisch keineswegs zufrieden. Seit den 40er Jahren heroinsüchtig, war er stets im Konflikt mit den Behörden und den Gesetzen. Er setzte sich deshalb von New York nach Mexiko ab. Er schoss dort, im Drogendelirium, ohne es zu wollen, seine Frau. Er reiste kreuz und quer durch Südamerika, bevor er nach Afrika übersetzte. Er hätte genauso gut nach Shanghai gehen können, entschied sich aber für Tanger, nachdem er Paul Bowles Roman Sheltering Sky gelesen hatte. Als Süchtiger wurde er von der Stadt, in der so gut wie alles erlaubt war, nicht enttäuscht. In Tanger ließen sich Morphium und andere Ersatzstoffe leicht besorgen. Nach wenigen Monaten bereits war William Burroughs bei den Apothekern bestens bekannt. So extrem bis an die Grenze der physischen und psychischen Selbstauflösung haben es die anderen Beatniks in der Regel nicht getrieben. Seinen Lebensunterhalt in Tanga bestritt er aus den monatlichen Zuwendungen seiner Eltern. Mit dem 200-Dollar-Scheck, den er regelmäßig im amerikanischen Konsulat abholte, wäre er sehr gut über die Runden gekommen. Doch wegen zu hoher Apothekenrechnungen ernährte sich William Burroughs lange Zeit ausschließlich von Brot und Tee. Er lebte in einer vollkommen abgeschlossenen, eigenen Welt. Tanga war für ihn eine Kulisse. Bekannte und Freunde hatte er nur wenige. Fernab der Heimat kann eine frisch geschlossene Gemeinsamkeit von trügerischer Bedeutung sein. Einen Augenblick später steht der Reisende womöglich wieder allein in einer kalt erscheinenden Fremde. Nein, Tanga war nie eine Künstler- und Schriftstellerkolonie, sagt Paul Bowles. Dies sei eines der vielen Klischees, die über Tanga so weit verbreitet sind. People have the strange idea that Tangier was really a Treffpunkt, you know. Die Leute haben die komische Ansicht, dass Tanga ein sogenannter Treffpunkt war. Aber das stimmt nicht. Zumindest nicht, seitdem ich hier bin. Mag sein, dass es vor 80 Jahren vielleicht anders war, aber davon weiß ich nichts. In den 40er, 50er und 60er Jahren war es sicherlich kein Treffpunkt. Die Leute, die hierher kamen, wollten Burroughs sehen. Andere kamen her, um mich und meine Frau Jane zu treffen. Daneben aber gab es nichts, was einen Treffpunkt von Schriftstellern ausmachen würde. Der Einbruch der Dunkelheit treibt die Einwohner von Tanga zum Spaziergang auf die Straße hinaus oder in eines der zahllosen Cafés. Und nicht nur an versteckten Orten erglimmen dann die langstieligen Pfeifen der Marokkaner oder Joints, die modernere Variante des Haschischrauchens. Überall in der Stadt macht sich eine seltsam lustige und ausgeglichene Stimmung breit. An den Tischen der Cafés bricht des Öfteren unbändiges Lachen aus, mitunter aus scheinbar nichtigen Anlässen. Der Drogist am Boulevard Pasteur bedient seine Kunden mit einem breiten Grinsen. Das Weiß seiner Augen ist verdächtig rot und die vergrößerten Tränensäcke geben ihm einen verkniffenen, aber durchaus lockeren Gesichtsausdruck. Abend für Abend spürt man die allgegenwärtige Präsenz von Kiff und Haschisch, jener Droge, die ganz legal im Riffgebirge angebaut wird, deren Verkauf und Konsum die Regierung jedoch unter Strafe gestellt hat. Kiff, eines der letzten Relikte aus dem orientalischen Märchen von Tausend und einer Nacht, ist eine Mischung aus Tabak und den Blüten und Blättern der Cannabispflanze. Paul Bowles raucht es seit 1955 regelmäßig und er tut es auch heute noch. Kiff, sagt er, habe eine ganz andere Wirkung als Haschisch oder Marihuana. Kiff verhilft mir zu größerer Konzentration und Ausdauer. Es hilft mir, am Schreibtisch sitzen zu bleiben. Viele, viele Marokkaner rauchen es natürlich jeden Tag. Obwohl es verboten ist, rauchen sie es. Es gibt ein regelrechtes Telefonnetz auf der Straße. Die Leute sitzen in den Cafés und rauchen. Wenn nun ein Zivilpolizist kommt, den sie kennen, warnen sie die Leute in den anderen Cafés. Das geht sehr schnell, sehr schnell. Und alle Pfeifen verschwinden. Wenn der Polizist jemanden mit einer Pfeife sehen würde, würde er ihn selbstverständlich verhaften und mitnehmen. Aber er sieht niemanden. Und die Musiker brauchen Kiff, um gut spielen zu können, um den vorgegebenen Rhythmus exakt einzuhalten. Und das ist in Marokko überall so. Ich weiß es. 1959 bekam ich ein Stipendium von der Rockefeller Foundation. Ich sollte Musik aufnehmen für die Nationalbibliothek des Kongresses in Washington. Ich reiste also von einem Ort zum anderen. Und wo immer ich war, die Musiker rauchten Kiff. Kein Hasch, das gab es damals noch nicht. Hasch ist eine amerikanische Erfindung. Nach dem Krieg, als US-Soldaten hier stationiert waren, zeigten sie den Marokkanern, wie man Hasch herstellt. In erster Linie ging es dabei um das Geschäft, denn Kiff muss sehr schnell geraucht werden, denn es verliert seine Wirkung bereits nach ein, zwei Wochen. Somit ist es nicht geeignet für den Handel außerhalb Marokkos. Hasch, das in Blöcken gepresst ist, ist dagegen sehr einfach zu transportieren und bringt obendrein viel Geld. Die meisten neuen Apartmenthäuser hier in Tanga sind das Ergebnis des Hasch-Exports. Die Leute machen hier viel Geld mit Hasch. In seiner Erzählung A Man Must Not Be Very Muslim unterscheidet Paul Bowles zwischen den Ländern des Alkohols und denen des Cannabis. Es scheint, als gäbe es eine enge Beziehung zwischen der Kultur einer Gesellschaft und den Mitteln, die ihre Angehörigen benutzen, um Befreiung und Ekstase zu erreichen. Für Juden und Christentum ist dieses Mittel stets Alkohol gewesen. Für den Islam war es Haschisch. Ersteres ist in seiner Wirkung dynamisch, letzteres statisch. Wenn ein Land versucht, westlich zu werden, ganz gleich, wie falsch dieser Entschluss auch sein mag, muss es zuerst das Haschisch aufgeben. Alles andere folgt mehr oder weniger von selbst. Und umgekehrt, wenn ein Teil der Bevölkerung eines westlichen Landes sich aus Protest radikal von der Gesellschaft absetzen will, ist es der schnellste und sicherste Weg, den Alkohol durch Cannabis zu ersetzen. Spätabends ist die Bar Tingis am Petit Soko ausnahmslos mit Männern gefüllt. Die meisten von ihnen sitzen in einem weiten Kreis vor dem Fernsehapparat, der für alle gut sichtbar auf einem Podest in der Ecke thront. Schweigsam verfolgen sie die Szenen einer spanischen Familienserie. Der Ton ist unerträglich laut gestellt. Nur wenige Besucher haben sich in den hinteren Teil der Bar zurückgezogen, um dort einen Plausch zu halten oder um eine Partie Tavla zu spielen, das traditionelle arabische Brettspiel. Der italienische Regisseur, Maler und Schriftsteller Pier Paolo Pasolini machte das Fernsehen als Hauptschuldigen aus, der die traditionellen Werte in der westlichen Massenkonsumgesellschaft zerstört habe. Die ganze Tragweite dieses Prozesses kann einem nicht deutlicher vor Augen geführt werden als in dieser Bar. Eine Entwicklung, die Paul Bowles zutiefst bedauert. Um zumindest einen kleinen Teil der alten Kultur in unsere Zeit hinüber zu retten, begann er in den 60er Jahren, die Geschichten marokkanischer Erzähler auf Tonband aufzunehmen, sie zu übersetzen und zu publizieren. I thought that good stories should be collected. Ich dachte mir einfach, gute Geschichten müssten gesammelt, konserviert werden. So wie ich es auch mit der Musik gemacht habe. Heute gibt es so etwas kaum noch. Die Geschichten waren Teil einer Tradition von Geschichtenerzählern in den Cafés. Jedes gute Café hatte seine Leute, die Geschichten erzählten. Lange, gute Geschichten, denen jeder zuhörte. Das war so, bis der Fernseher kam. Der Fernseher hat alles vernichtet, auch die Musik. In jedem Café gab es einen festen Platz, wo die Musiker spielten. Mit all dem war es schlagartig vorbei, als man den Fernseher im Café aufstellte. Plötzlich gab es Stühle. Das gab es vorher nie, nur Matten. Aber nun brauchte man Stühle und Tische, die allesamt in Blickrichtung zum Fernseher aufgestellt wurden. Die gesamte Architektur des Cafés wurde völlig verändert. Die Möbel, das Benehmen der Leute. Vorher saß man, unterhielt sich, rauchte Kiff, hörte der Musik oder den Geschichten zu. Aber wegen des Fernsehers wurden alle plötzlich still. Am frühen Abend drängt sich auf dem Boulevard Pasteur der Fifth Avenue von Tanger ein unüberschaubares Menschengewirr. Auf den Gehsteigen kommt man kaum voran. Die Menschen müssen auf die gleichwohl belebte Straße ausweichen. Männer schlendern Arm in Arm entlang der Flanierpromenade des nächtlichen Tanger. Im Gegensatz zu früher können sie heute den Mädchen nachschauen. Geschminkt und adrett gekleidet in engen Minikleidern oder modischen Jeans, das lange Haar offen getragen, sind sie eindeutig das Objekt männlicher Begierde geworden. Und die Mädchen scheinen daran Gefallen zu finden. Vor wenigen Jahrzehnten noch war dies undenkbar. In der islamischen Gesellschaft war es den Frauen verboten, ohne Begleitung das Haus zu verlassen. Ein eindrucksvolles Beispiel schildert Paul Bowles. Mohammed Mrabet hat es ihm erzählt, der marokkanische Geschichtenerzähler, dessen Geschichten er aufgenommen und ins Englische übersetzt hat. Mohammed Mrabet had a grandfather whom I knew. The grandfather, they lived in the mountains in the Rif. Mohammed Mrabet hatte einen Großvater, der im Rifgebirge lebte. Und eines Tages kam der Großvater mit einem Gewehr in der Hand von der Jagd aus dem Gebirge. Von einem Felsen aus konnte er sein Dorf sehen, auch sein Haus. Und er sah, dass die Tür seines Hauses offen war und seine Frau im Hausflur stand. Er nahm das Gewehr und erschoss sie sofort, denn sie hatte kein Recht gehabt, die Tür zu öffnen. Die jungen Männer in der strenggläubigen islamischen Religionsgemeinschaft bekamen zum ersten Mal eine Frau zu Gesicht, wenn sie heirateten. Vor der Heirat konnten Kontakte zum weiblichen Geschlecht nur im Bordell geknüpft werden. Homosexualität war ein geduldeter und häufig praktizierter Bestandteil marokkanischer Sexualkultur. Heute freilich hat sich dies grundlegend verändert. Paul Bowles, der schon zu Lebzeiten seiner Frau Jane einen marokkanischen Freund hatte, kommentiert diese Entwicklung. It was very much so, because women were impossible to attain. Ja, genau so war es, weil es den Männern eben unmöglich war, in Kontakt zu treten mit den Frauen. Mit Ausnahme der Prostituierten natürlich, aber das wollten die wenigsten, wegen der vielen Krankheiten. Für die jungen Männer, die noch nicht verheiratet waren, war die Homosexualität was ganz Normales. Aber heute ist das nicht mehr so. Heute kann man die Frauen auf der Straße sehen. Früher konnte man niemals eine unverheiratete Frau auf der Straße sehen. Heute ist es so wie in Europa. Vor einigen Jahren habe ich einen Marokkaner gefragt, warum die Männer früher miteinander schliefen, heute aber nicht mehr. Er sagte mir, es sei aus der Mode gekommen. Was willst du damit sagen, fragte ich ihn. Er sagte, hast du schon mal einen Film gesehen, in dem sich Männer lieben? Es ist einfach nicht mehr Mode. Das war einmal. William Burroughs, der erste Vertreter der Beat Generation in Tanga, hatte schon nach kurzer Zeit seinen Liebhaber und späteren Vertrauten Kiki gefunden. Die Erlebnisse, die William Burroughs in Tanga hatte und die er in Briefen seinen Freunden daheim mitteilte, waren ein wichtiger Grund für viele Beatniks, hierher zu kommen. In den Vereinigten Staaten war Homosexualität damals ein absolutes Tabu. In Tanga aber wähnten sich die größtenteils homosexuellen Beatniks wie im Schlaraffenland. Gegen einen geringen Obolus fanden sie schnell bereitwillige Boys, die einige Tage, Wochen oder gar Monate an ihrer Seite blieben. Vor den Kassettenverkaufsständen, die überall in Tanga zu finden sind, treffen sich den ganzen Tag über marokkanische Jugendliche. Ausländer, die dort nach traditioneller arabischer Musik fragen, werden regelrecht ausgelacht. Die Jugendlichen sind Fans der Rai-Musik, einer als progressiv verstandenen Mischung aus Rock und arabischen Klängen. In den europäischen Zentralen der Popmusik firmiert Rai als Ethnopop. Die Lieder handeln von sexueller Befreiung, von Auflehnung gegen die restriktive islamische Ordnung der Väter und fordern die kulturelle und ökonomische Öffnung gegenüber dem Westen, ohne freilich das vermeintliche Schlaraffenland zu glorifizieren. Zu genau kennen die Jugendlichen in Marokko den erniedrigenden Alltag der Gastarbeiter in den industriellen Zentren von Paris, Marseille oder Brüssel. Die Touristen, die mit dem Schiff oder dem Flugzeug nach Tanga kommen und hier zum ersten Mal Fuß auf afrikanischen Boden setzen, bleiben in der Regel nicht länger als 2 Tage in der Stadt. Mehr Zeit ist auch nicht nötig, um die wenigen Sehenswürdigkeiten der Stadt gesehen zu haben. Die Kasbah etwa, die antike Burganlage, deren viereckige Wehrtürme die Medina überragt. Oder die 15 Kilometer außerhalb der Stadt gelegenen Herkulesgrotten am Kap Spartel, dort, wo sich das Wasser des Mittelmeeres mit dem des Atlantiks vermischt. In Zeiten der einwöchigen Pauschalreisen hat es Tanga zunehmend schwerer, sich zu behaupten gegenüber den Reiterspielen in der alten Königsstadt Meknes, den großartigen Sanddünen von Tagouni, dem weltberühmten Königspalast von Fes oder den Souks in Marrakesch. Market, yeah? Can see the Berber market in Medina. My father shop. Oh, you are paranoid. What you think? Is hustlers people inside or what? What you think? Is many hustlers here in Morocco? We are not hustlers here. I told you, there's many people here. You work here, you sell it hash, you know. Padre, me, I want just practice language. I'm not a guy. Nein, nein, er sei kein Hassler, kein Anmacher, kein Schlepper, sagt der junge Marokkaner auf dem Grand Soko, dem großen Platz vor dem Eingang zur Medina, zur Altstadt von Tanga. Nein, nein, ein Guide, ein Fremdenführer sei er auch nicht. Er will sich in der englischen Sprache üben und er will die Ausländer, die von weit her gekommen sind, um Marokko zu besuchen, vor Landsleuten schützen, die es allein darauf angelegt haben, den unwissenden Touristen Haschisch zu verkaufen. Everywhere are good people and bad people. I am a good man. Er sei, man hätte es fast erraten können, ein Student und hilft nebenbei seinem Vater in dessen Geschäft. Und das ist in der Medina. Seine Hilfsbereitschaft nimmt auch kein Ende, als er den Fremden kreuz und quer durch die engen Gassen der Medina begleitet. Besser gesagt, ihn den Weg durch das für Ortsunkundige nicht erklärbare Labyrinth weist. Bis es der Zufall so will, der Tourist ausgerechnet vor dem Geschäft seines Vaters steht. Einschlägige Bekanntschaft mit den fremden Führern aus Tanger machte auch William Burroughs 1954, freilich in der für ihn so typischen Art, sich dem Verhalten anderer Menschen in ihm fremden Kulturkreisen zu verschließen. Die Fremdenführer sind eine Klasse für sich. Ich habe noch nie eine solche Unverschämtheit, Hartnäckigkeit und Widerwärtigkeit erlebt, moniert er in International Zone, seiner Erzählung über das Tanger zu Beginn der 50er Jahre. Wie Haie werden sie unvermeidlich von den unkoordinierten Bewegungen eines Touristen angelockt, der sich in einer ihm fremden Umgebung bewegt. Doch dies war eine der wenigen Belästigungen, die die Ausländer zur Zeit der internationalen Zone in Tanger erdulden mussten. Die Stadt war fest in Händen der Amerikaner und der Engländer, vor allem der Franzosen, die Nordafrika zu ihrer Einflusszone deklarierten und die 1912 den Süden Marokkos unter ihr Protektorat stellten. Nicht zu vergessen die Spanier, die den Norden des Landes für sich beanspruchten. Doch nicht alle Ausländer will Mohamed Choukri über einen Kamm scheren, denkt er an die Zeit seiner Jugend zurück. Bueno, según lo que yo he convivido, ¿no? Ich persönlich habe die Kluft zwischen Franzosen und Marokkanern als sehr groß empfunden. Nicht so sehr die zwischen den Franzosen und dem hiesigen nationalen Bürgertum, das sich an den Franzosen orientierte, weil sie über größere politische und wirtschaftliche Macht verfügten als die Spanier. Doch was die soziale Integration angeht, so gab es einen großen Unterschied zwischen Franzosen und Spaniern. Zwischen Spaniern und Marokkanern bestanden enge Freundschaften. Sie lebten in den gleichen Stadtvierteln, trafen sich in Cafés oder Restaurants und sie hatten zum Teil die gleiche Arbeit. Unter den Spaniern gab es Schuhputzer, Gelegenheitsarbeiter, Straßendiebe, Händler und Handwerker. Es waren alle Schichten vertreten. Ja, man kann von einer sozialen Nähe zwischen Spaniern und Marokkanern sprechen, die es zwischen Marokkanern und Franzosen, auch wenn es sich um Franzosen der unteren Schicht handelte, nie gab. Die Franzosen haben sich stets von den Marokkanern abgeschottet. Nach der Teilung Marokkos im Jahre 1912 bleibt auf der Landkarte der europäischen Großmachteinflusszonen allein die Stadt Tanger ein weißer Fleck, genauer gesagt ein bunter Fleck. 1923 erhält die Stadt einen Sonderstatus. Die internationale Verwaltung scheint dem Schmelztiegel Tanger wie maßgeschneidert. Für die Einwohner der Hafenstadt beginnt eine Ruhm- wie ruchvolle Zeit, eine große Zeit. Tanger wird zum Narrenhaus, zum völligen Narrenhaus, erzählt Paul Balls. Und damals hoffte er bei Gott, es möge für immer eins bleiben. Die grandiosen und vielfältigen Möglichkeiten, die eine offene Stadt mit sich brachten, hätten ja auch bei den Marokkanern in Tanger das stolze Gefühl geweckt, in einer besonderen Stadt zu leben. The Moroccans who lived here in the international zone sometimes traveled. Die Marokkaner, die hier in der internationalen Zone lebten, reisten manchmal in die spanische oder französische Zone, den Rest Marokkos. Und sie konnten schnell erkennen, dass es hier viel besser war als dort. Die spanische und französische Zone waren richtige Kolonien mit großen Ungerechtigkeiten. Tanger aber war keine Kolonie. Hier war eine internationale Administration. Die Marokkaner hier waren keinen kolonialistischen Restriktionen unterworfen. Sie waren sehr glücklich, hier zu leben und nicht in Fes, Marrakesch, Casablanca oder in Rabat. Dort litten sie, hier aber nicht. In Tanger war das Leben billiger. Ich hörte auch nichts von Misshandlungen, dort aber die ganze Zeit. Privilegiert waren die Europäer. Auch wenn sie arm waren, aber einer bestimmten Nation angehörten, standen ihnen Vorrechte zu. Ein Franzose, der arm war und auf der Straße lebte, war immer noch ein Europäer und genoss automatisch bestimmte Privilegien. Ruhmreiche Zeiten also für diejenigen, auf deren Name ein ausländischer Reisepass ausgestellt war, schränkt Mohamed Choukri ein. Für den überwiegenden Teil der marokkanischen Einwohner bleibt aber das Glitzer- und Glamour-Leben im internationalen Tanger, die Prostitution von Mädchen, Frauen und jungen Männern, die rund um die Uhr geöffneten Bars und Nachtclubs, der übermäßige Alkoholkonsum, die rauschenden Feste der Millionäre, nur Blendwerk. Ein Feuerzauber, der hinter hohen, für sie unüberwindbaren Mauern Nacht für Nacht abbrennt. Bueno, yo voy a decir una cosa. Hay una parte de mi vida. Quiere decir que yo he comenzado a... Ich wurde von Paul Bowles und zuvor auch von Brian Geising in diese Kreise eingeführt. Ich komme aus sehr bescheidenen Verhältnissen und mein sozialer Status hätte mir diesen Zugang nie ermöglicht. Aber als Paul begann, meine Bücher zu übersetzen und ich ihn praktisch jeden Tag sah, nahm er mich auf solche Empfänge mit. Das lief so, dass er den Gastgeber fragte, ob ich mitkommen könnte. Paul hat mir die Türen zu dieser Gesellschaft geöffnet, der Gesellschaft von David Herbert und all den anderen Möchtegern-Künstlern und literarischen Frührentnern ohne Talent. Er hatte sicherlich gut gemeint, aber für mich waren diese Leute wertlos. Paul Bowles möchte ich da ausschließen. Auf diesen Empfängen habe ich viele Leute kennengelernt und einen Einblick in diese Gesellschaft erhalten. Und man kann vieles lernen vom Schlechten, das man zum Guten nutzen kann. Direkt am Rande der Medina, der orientalischen Altstadt von Tanger, erhebt sich auf einem Hügel das Hotel Villa de France. Der verwinkelte Palmengarten samt Swimmingpool, die ausladenden Terrassen, der großzügige Frühstückssaal, der träumerische Wintergarten verwahrlosen. An den monströsen Kronleuchtern brennen noch zwei, bestenfalls drei Glühlampen. Dort, wo William Burroughs wohnte, Francis Bacon über seine Verluste im Casino grübelte und Henri Matisse den Blick auf die Bucht von Tanger genoss, geht heute die örtliche Prostitution ihrer Arbeit nach. Das Hotel Villa de France, ein Zeichen vergangener Zeiten, wird abgerissen. Es muss einem neuen Hotelkomplex weichen. Allein der Mythos der Stadt Tanger, sagt der Schriftsteller Mohamed Choukri, wird auf Dauer überleben. Dieser Mythos, dem so viele erlegen sind, dem jedoch keiner gerecht wurde. Esta ciudad no traiciona a nadie, sino otro. Diese Stadt betrügt niemanden, solange sie nicht selbst betrogen wird. Denn diese Stadt ist eine Jungfrau, keine orthodoxe oder fanatische Jungfrau. Nein, eine ganz eigenwillige. Entweder du vergewaltigst sie, oder aber sie vergewaltigt dich. Wenn du sie vergewaltigst, bist du Herkules. Wenn sie aber dich vergewaltigt, dann bist du ein erbärmlicher Feigling und wirst dein ganzes Leben an sie verlieren. Du wirst alles verlieren. Sie hält dich zum Narren, sie scheißt und pisst auf dich. Aber wenn du sie besiegt hast und weißt, wie du dich ihr gegenüber zu verhalten hast, dann wirst du von ihr alles bekommen. Und wenn du dich dann tot schuftest, dann bist du selber schuld, denn sie wird alles für dich tun. Du musst nur wissen, wie du sie anzupacken hast. Und sie wird deine Sklavin. Den Beatniks auf der Spur. Dem Leben und der Literatur im Tanger der 50er und 60er Jahre gingen Alfred Hackensberger und Godehard Weihrauch nach. Die Texte sprachen Rainer Buck, Michael Harles, Jürgen Jung und Peter Fricke. Die Aufnahme war eine Koproduktion des Bayerischen Rundfunks mit dem Deutschlandfunk.